Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today we will continue with our message, which is you and the Holy Spirit. Heute geht es weiter mit der Botschaft, du und der Heilige Geist. Amen. Amen. You and the Holy Spirit. Du und der Heilige Geist. Amen. Amen. The Holy Spirit will help you also to know that you are one with Christ. Der Heilige Geist wird dir helfen zu erkennen, dass du eins bist mit Christus. Everything on earth. Alles hier auf Erden. Have a spiritual part. Hat seine geistliche Seite. And its physical part. Und die physische Seite. Amen. Amen. Everything here on earth have a spiritual part and its physical part. Alles hier auf Erden hat seine geistliche und seine physische Seite. Amen. Amen. And because of the news that is going everywhere today, because of the virus problem, wegen diesem Virusproblem, I will want to connect things to it. Amen. Würde ich auch gerne ein bisschen etwas dazu sagen. That you know, it can come very close to you. Es kann in deine Nähe kommen. But that does not mean it's dead. Aber es heißt nicht, dass das Tod bedeutet. Is somebody getting it? Know who you are. Wir müssen wissen, wer wir sind. And know who your father is. Und wissen, wer unser Vater ist. Know what he achieved for you. Wissen, was er für uns erreicht hat. Know your inheritance. Unser Erbe kennen. What you inherited from him. Was du von ihm geerbt hast. Amen. Amen. You know, if you don't know your inheritance. Wenn du dein Erbe nicht kennst. Though your inheritance, they might be so big and so, they might want a lot. Dein Erbe ist vielleicht viel wert. But it's because you don't know your inheritance. Aber du es aber nicht kennst. You can die in poverty. Kannst du in Armut sterben? Is somebody getting it? Mm. If you don't know that your father have been a wealthy man. Wenn du nicht wusstest, dass dein Vater reich war. And he left a lot of things for you. Und viel all his wealth. Seinen ganzen Reichtum für dich hinterlassen hat. You will die poor man. Wirst du als armer Mensch sterben. Because you don't know. Weil du your inheritance nicht weißt, was dein Erbe ist. If you look at that the prodigal son. Wenn du den verlorenen Sohn anschaust. You know the prodigal son, this brother, the brother did not know that what belonged to the father belonged to him. Der verlorene Sohn wusste nicht, dass der Bruder vom verlorenen Sohn wusste nicht, dass das, was seinem Vater gehört, auch ihm gehört. Amen. Amen. You know, if you don't know who your father is. Wenn du nicht weißt, wer dein Vater ist. And who and what he, what you inherited und was from du him. Von ihm geerbt hast. Amen. Amen. You will die. Your things will happen that are not supposed to happen. Wenn Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. You will be jealous anyhow. Du wirst eifersüchtig sein. You will be angry. Du wirst wütend sein. You will compare yourself to others. Du wirst dich mit anderen vergleichen. You will see others' wealth and you want to have them. Du wirst den Reichtum der anderen sehen und ihn beneiden. When you can even buy those people and buy everything they have. Obwohl du eigentlich sie selbst und alles, was sie haben, kaufen kannst. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. You know, our inheritance is not until we die. Unser Erbe ist nicht erst, wenn wir sterben. We don't have them until we die. Wir haben das nicht erst, wenn wir sterben. We have them right now. Wir haben es jetzt. Jesus came. Jesus and he died for you and me. Und er ist gestorben für mich und dich. Und er hat ein Erbe hinterlassen. Amen. Amen. And that's what he left belongs to us today. Und das, was er hinterlassen hat, gehört uns. And if you don't know them, Satan will keep on stealing, killing and destroying. Wenn du was nicht weißt, dann wird der Teufel weiterhin sein Werk in deinem Leben tun. Er wird töten, stehlen und zerstören. The Bible said we have to know how to live in the spirit. Go to Galatians 5. Galater 5. Praise the Lord. Yeah. Two will help us to read. Galatians 5. Galater 5. Galatians 5, 25. Galater 5, 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. You are to know how to live in the Spirit. Wir müssen wissen, wie wir im Geist leben. And you are to know how to walk in the Spirit. Wie wir im Geist wandeln. Christ's world is not a physical world. Die Welt von Christus ist keine physische Welt. It's another world entirely. Es ist eine andere Welt. That it is a spiritual world that exists here on earth. Es ist eine geistliche Welt, die hier auf Erden existiert. That it because it is a spiritual world does not mean it until you die you cannot have the inheritance. Und nur weil es eine geistliche Welt ist, heißt das nicht, dass du erst, wenn du stirbst, das erfahren wirst, was Gott für dich bereitet hat. And it doesn't mean that it's not here. Das heißt auch nicht, dass es hier auf Erden sich manifestieren Amen. Wird. Amen. It's here right now. Es wird sich hier manifestieren. Amen. Hier. He said, the kingdom of God das Königreich is in Gottes you. Ist in uns. It's within you. Es ist in uns. Amen. Amen. It is here, though the natural eye cannot see auch wenn die natürlichen Augen es nicht sehen können. Amen. Amen. You have to see it with the spiritual eyes. Du musst es mit den geistlichen Augen sehen. It takes the spiritual eyes to see it. Es braucht die geistlichen Augen, um es zu sehen. Amen. Amen. And that's why we have to have the spiritual ears. Wir haben auch die geistlichen Ohren. That we use to hear the voice of Christ. Die wir nutzen, um die Stimme von Christus the zu hören. The natural ears cannot hear the things of Christ. Die natürlichen Ohren können die Dinge von Christus nicht verstehen. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Once you come to him, it changes your body. Wenn du zu ihm kommst, verändert deinen Körper. Before we go to, I want us to go to Mark 4. Before then, look at the next verse of Galatians 5, verse 26. It says, let us not be distrust of vainglory, provoking one another, envying one another. Galater 5, 26, lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. You envy one another if you are in the flesh. Man wird anfangen, einander zu beneiden, wenn wir im Fleisch sind. Is somebody getting it? Mm. Amen? Yeah. Let's go to Mark 4. Markus 4. Mark 4. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's world is a mystery. Die Welt von Christus ist ein Geheimnis. The kingdom of heaven is a mystery. Ist ein Geheimnis. Christ's kingdom is a mystery. Das Königreich von Christus ist ein Geheimnis. We have been born into this kingdom. Wir sind in dieses Königreich hineingeboren worden. That is our home. Das ist unser Zuhause. And that is why Satan can do you nothing. Deswegen kann der Teufel uns hier nichts anhaben. And no sicknesses and diseases can do you nothing. Keine Krankheit kann uns was anhaben. Because you don't belong to here. Weil wir nicht hier hingehören. Jesus said, you are in the world, but you are not of this world. Jesus sagt, wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Sicknesses and diseases can only be with those that are of this world. Krankheiten können nur die Leute wirklich angreifen, die aus dieser Satan Welt sind. Can only deal with those that are of this world. Kann nur die auseinandernehmen, die the zu dieser Welt gehören. Said you are of heaven. Aber die Bibel sagt, wir gehören zum Himmel. Praise the Lord. Halleluja. Vers 11. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parable. Praise the Lord. Hallelujah. The mystery. Daddy, thank you. Amen. Amen. Christ's world is a mystery world. Die Welt von Christus ist eine ist ein Geheimnis. That needs to be revealed. Und es muss offenbart werden. That's why you need the power of the Holy Spirit. Deswegen brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes, you know, to help you to understand die dir hilft, das zu verstehen, to hear them, das zu hören, to see them, das zu sehen. He revealed them to us. Er offenbart uns das. Without the power of the Holy Spirit, ohne die Kraft des Heiligen the Geistes message I preach here, I cannot even preach it. Kann ich die Botschaft, die ich hier predige, gar nicht predigen. It's not possible. Das ist nicht möglich. Because I don't know them. Weil ich weiß das he alles revealed nicht. Them to me. Er offenbart mir das. Somebody getting it. Mm-hmm. We have been translated into the kingdom. Put something here. We are coming here. Go to Colossians 1. Colossians 1. Colossians 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 1. Vers 12 and 13. 12 und 13. Moses, can you help us to read that? Yeah. Susi, 12. Okay. Amen. Amen. Okay. Und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich. No, exactly. Dieser Schlachter? Colossians 1. 12 und 13. Dankbar, 12 und 13. Dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Give thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Inheritance. Erbe. We inherited Christ's property. Wir haben den Besitz von Christus geerbt. Amen. Amen. He came here to work for you and me. Er kam hier, um für dich und mich zu arbeiten. He came here to do everything for um das alles für uns zu tun. We have our inheritance. Wir haben unser Erbe. Amen. Amen. Who had delivered us from the power of darkness. We were once in the power of darkness. Wir waren einst in der Kraft der Finsternis gefangen. The power of darkness was all over us. Die Kraft der Finsternis war um uns herum. We were under his power. Wir waren unter seiner Gewalt. His power was controlling us. Seine Gewalt, seine Kraft hat uns kontrolliert. But he said and had translated us into the kingdom of his dear son. Hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. It means we are no longer of darkness. Das heißt, wir gehören nicht mehr zur Dunkelheit. We are now of light. Wir gehören jetzt zum Licht. We are now of Christ. Wir gehören zu Christus. If you still belong to the other side, wenn du noch zur anderen Seite gehörst, virus can come to you. Kann Virus kommen. You know, Satan is still your father. Der Teufel ist da immer noch he dein Vater. Control your life. Es kann dein Leben kontrollieren. Can control what come into your body and es kann kontrollieren, was in deinen Körper reinkommt und rauskommt. It can control everything of you. Es kann alles kontrollieren von dir. Once he comes to Christ's aber wenn es um die Welt von Christus you geht, know, Satan is a loser there. Der Teufel ist ein Verlierer. We have been translated into the kingdom of Christ. Wir wurden versetzt in das Königreich von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Vers 12 of Mark 4. Markus 4, Vers 12. Markus 4, Vers 12. That seeing they may see and not perceive. You can only see with the spiritual eyes. Du kannst nur mit den geistlichen Augen sehen, mit den Augen von Christus. Amen. Amen. And hearing they may hear and not understand. You can only hear with the spiritual ears. Du kannst nur mit den geistlichen Ohren hören. You can hear things and not understand them. Du kannst Dinge hören und du verstehst sie and aber you nicht. Can hear them and understand them wrongly. Du kannst ihn hören, kannst sie hören und sie falsch verstehen. It's at least at any time they should be converted and their sins should be forgiven them. Praise the Lord. Hallelujah. The spiritual is greater than the physical. Das Geistliche ist größer als das Physische. The spiritual world is greater than the physical. Die geistliche Welt ist größer als die physische Welt. Once it comes to the Bible, wenn es um die Bibel geht, you are no longer talking about the physical world. Du sprichst nicht mehr über die physische Welt. You are talking about the spiritual world. Du sprichst über die geistliche Welt. Somebody getting it. Mm-hmm. Amen. Amen. The spiritual parts control the physical part. Der geistliche Teil kontrolliert den physischen Teil. Without the spiritual part, the ohne physical physischen Teil part cannot exist. Kann der geistliche Teil nicht ohne den geistlichen Part kann der physische Part nicht existieren. For you to be here, you need your spirit to live inside you. Damit du hier auf Erden leben kannst, muss dein Geist in dir drin sein. Without your spirit, you ohne einen Geist bist du nicht am Leben. Kannst du nicht hier sein auf Erden. The spiritual part controls the physical part. Der geistige Teil kontrolliert den physischen Teil. You know, the book of James said it. In Jakobus steht das. Amen. The body without the spirit is a dead body. Der Körper ohne den Geist ist ein toter Körper. And that's why the blood of Jesus is so important. Und deswegen ist das Blut von Jesus so wichtig. It helps you to go into the spiritual world. Es hilft dir, in die geistige Welt einzugehen. Amen. Without the blood of Jesus, you cannot go into that spiritual world. Ohne das Blut von Jesus kannst du nicht in diese geistige Welt eingehen. You know, in Old Testament, the Lord said that they should not eat blood. Im Alten Testament hat der Herr gesagt, sie sollen kein Blut essen. Why? Because life is in the blood. Weil Leben im Blut ist. Amen. Anytime you share blood, there's life in that blood. Wenn du Blut vergisst, ist Leben in diesem Blut. And that is why Satan's world is shared mass blood. Deswegen in der Welt des Teufels, da wird Menschenblut vergossen. They share animals blood. Tierblut wird vergossen. We no longer share animals blood. Und wir vergießen nicht mehr das Blut von in Tieren. Old, we are sharing animals blood. Nach dem Alten Testament, nach dem alten Bündnis, da hat man Tiere geopfert. But now aber we jetzt, have a superior blood. In dem neuen Bündnis haben that wir ein, can be shared for us. Ein the blood of Jesus. Das Blut von Jesus Christus, was über diesem Blut steht. Von God's blood. Gottes Blut. That is greater than was größer ist als das menschliche Blut. The highest Satan can go is man's blood. Das höchste Blut, was der Teufel nutzen kann, ist das Blut des Menschen. But our blood is aber unser greater Blut than whatever ist sogar noch größer als das, was der Teufel überhaupt nutzen kann. Touch you. Deswegen kann er uns nicht because angreifen. That blood is God's blood. Weil dieses Blut ist Gottes you Blut. Cannot touch death. Kann es nicht angreifen. Amen. Anything here. Any blood here, Satan can go there. Jedes Blut ist für den Teufel angreifbar. But the blood of Jesus. Aber das Blut von Jesus Christus. It can never. It's that blood that defeated him. Es ist das Blut, was ihn besiegt hat. Amen. Without the spiritual food. Ohne die geistliche the Nahrung physical food you eat is dead. Ist die physische Nahrung, die du isst, tot. Amen. Amen. You need the spiritual food. Wir brauchen die geistliche Nahrung, um zu leben. Amen. You even need the spiritual food more than the physical. Du brauchst die geistliche Nahrung sogar mehr als die physische Nahrung. You know, Jesus said, "Man shall not live by bread alone." Jesus hat gesagt, der Mensch soll sich nicht nur von Brot allein ernähren. Amen. Amen. But people are living by bread alone. Aber Leute leben nur von Brot. For them, it's all about. Ihnen geht's immer nur um Essen. Amen. Amen. It's about what they can achieve here on earth. Was sie hier erreichen können auf Erden. For us, it's about Christ. Aber uns geht es um Christus. Somebody get in it. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We cannot live without the truth. Wir können nicht ohne die Wahrheit leben. The truth is our life today. Die Wahrheit ist unser Leben heute. Amen. Amen. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. He said, I am the way, the truth, and er sagt, the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. He said, without me, you ohne can mich do nothing. Könnt ihr nichts tun. He did not say without food you can do nothing. Nicht ohne Essen or könnt without ihr food nichts machen. You can do nothing. You know, he said, without me. Meine, ohne mich könnt ihr nichts tun. Without the spirit world, the physical world can do nothing. Kann das physische nichts auswirken. Is somebody getting it? Again, until you die in the spirit world, you can never die here. Erst wenn ihr stirbt in der geistlichen Welt, sterben in der physischen, niemand kann dich hier töten. Christ is our spiritual world. Christus ist unsere geistliche Welt. Daddy, remind yourself of that. Erinnere dich daran. Amen. Amen. You know, I talked about sacrifice. That we don't have, there's no sacrifice for us any longer. Für uns gibt es keine Opfergaben mehr. Even fasting. Das you ist know, Fasten. People see fasting as sacrifice. Leute denken, dass das Fasten eine Opfergabe and ist. And that is where it, that is why it's so wrong. Und deswegen ist es falsch. It is not greater than Christ's blood. Es ist nicht größer als das Opfer von Jesus Christus. Es ist nicht größer als das Blut von Jesus Christus. Your fasting. Dein Fasten helps you to speak to yourself. Hilft dir, deinen Körper zu kontrollieren. It helps you and it never take anything from God to you. Aber es manipuliert oder bewegt nicht Gott. Amen. Amen. You know, it's Jesus that took something from God to you. Jesus hat das, was Gott hat uns gegeben. And not your fasting. Und nicht unser Fasten. Your fasting helps you. Unser Fasten hilft uns, aber nicht Gott. Amen. Amen. It doesn't move God to give you anything. Es bewegt Gott nicht dazu, uns irgendwas zu geben, uns zu segnen oder so. Everything will be given to you in Denn alles wurde uns in Christus Jesus gegeben. If you are saved, everything, wenn wir errettet sind, you are already there. Ist alles schon in uns, in Jesus. Amen. There is no any other sacrifice. Es gibt kein anderes Opfer mehr. If you are after all this sacrifice, you know, you are telling Christ's blood that is in vain. Dann sagst du Christus, dass sein Blut vergeblich war. Christ is our spiritual world. Christus ist unsere geistliche Welt. If you are a son of God. Wenn wir Söhne Gottes sind. I'm not saying if you are a Christian that Christ is your spiritual world. Ich sage nicht, wenn du ein Christ bist, ist Christus deine geistliche Welt. I'm not saying if you are a churchgoer, you know you can be a churchgoer and not be a son of God. Weil du kannst ein Kirchengänger sein und du bist aber kein Sohn Gottes. Amen. I did not say if you are a churchgoer. Ich bin nur ein Kirchengänger. Bist. Christ's world is your world. Die Welt von Christus ist deine Welt. Your Christ world can only be your world. Die Welt von Christus kann nur deine Welt sein, wenn du ein Sohn Gottes bist. Is somebody getting it? It's not just being a Christian. Nicht nur ein Christ sein. It's not just being a churchgoer. Nicht nur ein Kirchengänger sein. Amen. Amen. And it's not just even being a disciple. Und auch nicht ein Jünger sein. Amen. Amen. A disciple. Disciple means follower. Ein Jünger ist ein Nachfolger. Wir sind nicht Nachfolger, wir sind Söhne und Töchter. Wir sind Kinder Gottes. Somebody getting it. We are not followers. Nicht nur Nachfolger. Jesus did not die for you to become a disciple. Jesus ist nicht für dich gestorben, damit du ein Jünger wirst. He died for you to become Er ist gestorben, a son. Damit du ein Sohn bist. Daddy. In 1 John, go to 1 John 3, verse 1. 1. Johannes 3, Vers 1. Everywhere in the Bible is telling us we are sons. Immer in der Bibel steht, dass wir Söhne Gottes sind. You have to believe you are a son. Das ist, wir glauben. Mehr als dass wir Jünger Amen. Sind. Amen. Don't see yourself as a disciple. Sehe dich nicht as selbst a son. Als ein Jünger, sondern als ein Sohn Gottes. I'm not a disciple, ich bin kein Jünger, sondern ein Sohn Gottes. Praise the Lord. Halleluja. First John 3. 1. Johannes 3, Vers 1. Du kannst mir etwas zu lesen, just Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Oh, Daddy, thank you. As sons of God. You know, a son of God. Ein Sohn Gottes. You know, a son of a president will be so proud today. Ein Sohn von einem Präsidenten wäre so stolz. If he is working, we know he will work like you. Er arbeitet. He will work like a son of president. Geht und lebt wie ein Sohn von einem Präsidenten. You know, there's a way they sit. They know how to sit. Sie wissen, wann sich hinsetzt. According to their style. You know, they know how to walk, how to speak. Sie gehen, they just train their voice. You know, a son of a president. Ein Sohn von einem Präsidenten. You are greater than that. Aber wir sind größer als das. You are son of God. Wir sind Söhne Gottes. Amen. Amen. He called you a son of God. Er hat uns Söhne Gottes. He said, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Mm-hmm. They did not know Jesus. Sie kannten Jesus so nicht. So don't be surprised if they don't know you. Verwundere dich nicht, wenn sie dich nicht kennen. Then in verse 2 said, beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Praise the Lord. Hallelujah. If you are in the flesh, you are not like him. Wenn du im Fleisch bist, bist du nicht, hä? If you are in the flesh, wenn du im Fleisch bist, like bist du nicht so wie er. You have to go to the spirit, du musst im Geist sein, um so wie er zu sein. Amen. Amen. In the flesh, you are not like, you are never him. Bist du nicht er. Amen. Amen. Go to the spirit, that geh zum Geist, das bist du. Amen. Amen. And I hope you know how to do all this. Ich hoffe, ihr wisst, wie wir in den Geist gehen. You know, if somebody hates you, wenn jemand dich hasst, and it's not just fighting you, und dich bekämpft, you know, you go to your job, different job. Wir gehen zur Arbeit und zur Schule und some Uni. Some people are sick, they don't just like us. Und es gibt ein paar Leute, die uns einfach hassen. And you know, you have to live in the spirit. Du musst im Geist leben. Until you go into that spirit world of Christ. Wenn du in der geistlichen Welt bist, kannst du sie lieben. You are going to hate them. Du wirst sie genauso hassen, wie sie dich hassen. Ja. He said, "Love your enemy." Aber Gottes Wort sagt, liebe deine Feinde. Without Christ, you can never love them. Wenn du Christus nicht siehst, wirst du sie nicht lieben können. You know how you see Christ. Wie siehst du Christus? Remember how you hate him. Erinnere dich daran, wie sehr du Jesus gehasst hast, how you reject him, how you ignore und verweigert hast, him. Ignoriert hast. Und dennoch ist er für dich gestorben. If you can remember that, wenn du dich daran erinnerst, wirst du sie lieben können und für sie beten, anstatt über sie zu meckern. Praise the Lord. Halleluja. Jesus did not die for us to become a disciple. Jesus ist nicht für uns gestorben, damit wir Jünger bleiben, sondern damit wir Söhne sind. Again, disciples are followers. Jünger sind Nachfolger. Sons are sons. Söhne sind Söhne. Sons are family. Söhne sind Familie. Sons are children. Söhne sind Kinder. The royal family. Die königliche Familie. The king. Der König. The royal family. Königliche Familie. And the kingdom. Und das Königreich. The king. Der König. The royal family. Die königliche Familie. And the kingdom. Und das Königreich. Is somebody getting it? The king is Jesus. Der König ist Jesus. You are the royal family. Wir sind die königliche Familie. And the kingdom is his system. Und das Königreich ist sein System. Is somebody getting it? His system, his way, sein his system, seine Wege, seine Methode, wie are er Sachen macht. Yes. Praise the Lord. Halleluja. You say, you know, the Bible, you know, God, we are close to them. First Peter. Let me see. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Peter 2. 1. Petrus 2. Amen. Amen. From verse 7. He said, I told you therefore, which believe, he is precious. Vers 7. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallow, the same is made the head of the corner. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. The world today, they have a problem. Die Welt hat ein Problem. The problem is not even that virus. Das Problem ist nicht der Virus. It's not problem of hunger. Es ist nicht der Hunger. It's not problem of poverty. Oder die Armut. They made Jesus their problem. Jesus ist ihr Problem. Is somebody getting it? Jesus is your problem. Jesus ist ihr Problem. Until you see him, you are never free. Bist du frei. Is somebody getting it? Verse 8. And a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood. Amen? Mm-hmm. And that's why Christ's kingdom is not a religion. Das Königreich von Christus ist keine Religion. A kingdom is not a religion. Ein Königreich ist keine Religion. Amen. Amen. Just a country. Es ist einfach ein Land. Amen. Amen. When you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Can you see your how he described you? Wie er euch beschrieben hat. What he talks about that you are. Das, wofür er spricht, was ihr seid. He said, Jenny, can you help us to reach out? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Schönen dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. But you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show for the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Daddy, thank you. He said, verse 10, which in time past we are not a people, but now the people of God. But now you are the people of God. Aber jetzt seid ihr Leute Gottes. We shall not obtain mercy, but now have obtained mercy. Praise the Lord. Before Christ died for us, we were servants. Bevor Christus für uns gestorben ist, waren wir Knechte. You look at the Old Testament. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, the highest is servant. Das höchste ist der. You call Abraham friend, amen. Er hat Abraham einen Freund Abraham genannt. Abraham alone, call friend, amen. Nur Abraham hat er einen Freund genannt. They call David a man after my heart. Und David ein Mann, der hinter seinem Herzen her. All the prophets, they were all servants. Alle Propheten waren Knechte. Amen. They were all servants. Knechte. All the people, they were. Even Abraham was also a servant. Auch Abraham war ein Diener Gottes. You know, a servant and a son. Ein Diener und ein Sohn, was ist größer? The Bible says what we have is greater than what we have. Das, was wir haben, ist größer als das, was sie hatten. Amen. Amen. A son and a servant. Ein Sohn und ein Diener. You know, if a son is coming to the father, wenn ein Sohn zu seinem Vater kommt, siehst du den Unterschied. A servant is coming to a master. Als wenn ein Diener zu seinem Meister geht. God is not your master. Gott ist nicht dein Meister, er ist dein Vater. Jesus is not your master. Jesus ist nicht dein Meister. He's your father. Er ist dein Vater. Amen. Amen. If you see him as a master, you'll be afraid of him. Wenn du ihn als Meister siehst, wirst du uns halt Angst haben. Amen. Vor ihm. Amen. He wants you to love him. Er will, love him in return. Dass du ihn zurückliebst. Amen. Amen. He loves you and er liebt said, dich. And God made you a son. Und hat dich zum Sohn gemacht. Love him and call him father. Lieb ihn zurück und nenn ihn Vater. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Let us quickly go to Matthew 11. Matthäus 11. Matthew 11. That is thank you know, Jesus talked about this very thing, Matthew 11. Jesus hat über diese Stelle gesprochen, Matthäus 11. And he says wonderful things here. Er hat wundervolle Sachen hier gesagt. What would be so difficult for man to understand? Was für einen Menschen so schwierig zu verstehen ist. Read it from 1 to 14. Matthäus 11, 1 bis 14. Please, I will be reading alone. Amen. Okay. Except if I say, go read. Amen. And it came to pass when Jesus had made an end of commanding his disciples, his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Now, when John had heard in the prison, the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Art thou he thou should come, or do we look for another? You know, if you do not know the truth, you will question if God is still alive. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, dann wirst du Gottes Existenz in Frage stellen. Amen. Amen. If you do not know how you are free, wenn du nicht weißt, inwiefern du frei bist, wirst du ihn in Frage stellen. If you do not know what he calls freedom, wenn du nicht weißt, was er Freiheit nennt, amen. You will question him. Willst du Gott in Frage stellen? What mark of freedom? Das, was der Mensch Freiheit nennt, ist nicht das, was Christus Freiheit nennt. Is somebody getting it? You know, if you are not in prison, man will call it freedom. Wenn du nicht im Gefängnis sitzt, denken Leute, du bist frei. But in Christ's world, if aber in der Welt von Christus, prison, you are free. Selbst im Gefängnis bist du frei. Are you getting it? That you are in prison does not mean you are not free. Dass du im Gefängnis bist, heißt nicht, dass du nicht frei bist. Because Christ is never in prison. Weil Christus kann man nicht gefangen nehmen. Amen. In the natural, people can see that. Natürlich sieht man, dass du hinter den Gittern sitzt. Du bist nicht frei, du bist gefangen. If you are in debt, wenn du Schulden hast, you are not free. Bist du nicht frei nach dem Weltsystem. The whole world today, they are not free. Die ganze Welt ist nicht frei. Because they are full of debt. Weil die ganze Welt ist verschuldet. Is somebody getting it? America, everywhere. Deutschland, alles Länder, die verschuldet sind. Weil das System des Teufels Gefangenschaft ist. Amen. But in Christ's world. Aber in der Welt von Christus. Money is not Geld your freedom. Ist nicht unsere Freiheit. No money can free you. Kein Geld kann uns frei machen. Christ Amen. Is your freedom. Christus ist unsere Freiheit. You don't see yourself not free. No matter how much you are owing. Egal wie viele Schulden du hast, du darfst dich nicht als Gefangener sehen. Amen. Your freedom is Christ. Unsere Freiheit ist Christus. You know, we always want to be free. Wir wollen immer frei sein. We want to be free that we don't. Okay, I'm not owing somebody. I'm free. Ich schulde niemandem Geld, deswegen bin ich you frei. We always owe people. Aber du wirst Leuten immer etwas schulden. You are going to owe people. Du schuldest ihnen was. Somebody getting it. Praise the Lord. Halleluja. That you are not owing somebody money does not mean you are not owing somebody love. Nur weil jemand nicht Geld schuldest, heißt nicht, dass du der Person nicht Liebe schuldest. Amen. He said, "Oh, no man anything but love." Schulde niemand etwas außer Liebe. Amen. You are still owing. Du you own them love. Schuldest ihnen Liebe. Somebody getting it. Mm-hmm. Your freedom is not money. Deine Freiheit ist nicht Geld. Your freedom is Christ. Deine Freiheit ist Christus. You know, John was in prison here. Johannes der Täufer war hier im Gefängnis. And things were getting tougher. Und die Dinge wurden immer kritischer und kritischer. Amen. It was getting tighter. Es sah nicht gut aus. He could see that it was going to be death. Hat gemerkt, dass er anscheinend hier sterben wird. Amen. You know, everybody can sing Hallelujah. Jeder kann Halleluja singen, wenn es keine bösartigen Nachrichten gibt. Amen. That's where problem comes. Aber wenn Probleme kommen, wer kann dann immer noch den Herrn preisen? How many can say, Father, thank you? Wer kann dann immer noch sagen, Vater, ich danke dir? Amen. John sent his disciple to Jesus. Johannes der Täufer hat seine Jünger zu Jesus geschickt. Are you the one we have to wait for? We have been looking for. Or are we to wait for somebody else? Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Amen. If you do not understand the world you are born into, you Wenn ask du such question. Diese Welt, in die du eingeboren bist, dieses Königreich nicht verstehst, dann wirst du so eine Frage stellen. You will believe that miracle, signs and wonder. Du wirst denken, Wunder und Zeichen sind Vergangenheit, die gibt es nicht mehr. You will not know what miracle du wirst nicht wissen, was Wunder wirklich bedeutet. Miracle is not, I'm not in prison. Ein Wunder bedeutet nicht, dass man nicht im Gefängnis sitzt. The greatest miracle is das größte son of God. Wunder ist, dass wir Söhne Gottes sind. Amen. The greatest miracle is that my name is written in heaven. Dass mein Name im Himmel geschrieben steht. I was once enemy of ich war, einmal, ich war früher ein Feind Gottes, aber jetzt bin ich ein Sohn Gottes. Ist etwas größer als das? Nein. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. You know, maybe John might even be looking for freedom there. Vielleicht hat Johannes sogar da nach Freiheit gesucht. No, you know, Jesus did not even go and visit him. Jesus hat ihn nicht besucht. Amen. You know, it was. Praise the Lord. Halleluja. You better see Christ. Wir sehen lieber Christus, wir sollten lieber Amen. Christus sehen. Amen. Learn to see him. Lernt ihn zu sehen. Jesus answered. Jesus answered unto them. Verse 4. Go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up. And the poor have the gospel preached to them. You know, in Psalm 22, verse 26 is there. You know, the scripture is one of the signs to know Jesus. That is what is quoted here. Das in verse 5. Jesus hier zitiert, ist das, was im Psalm steht über den Sohn Gottes, der kommen wird. Amen. Amen. John know what it is. Und Jesus, Johannes wusste, Jesus was to refer him there. Im Alten Testament über Jesus steht. Und Jesus hat ihn daran erinnert. That look at here, you have read about was me. Du gelesen hast über mich. If you have forgotten that ob du es vergessen hast, dass eine Taube auf meinen Kopf gekommen ist. You know, John, Jesus called John the greatest. Jesus hat Johannes prophet. Den größten Propheten genannt. Amen. The greatest. Den größten Propheten. Because you know he introduced Jesus Christ. Weil er Jesus Christ. Christus, weil Johannes Jesus uns vorgestellt hat. He introduced Christ. Er hat all the other prophets. Alle anderen Propheten. They did not. You know John is the greatest. Johannes ist der größte. We will read it later. Let us go further. Amen. Amen. Then if I see. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Blessed is he who will not be angry because of me. Wenn nicht wütend sein wird wegen mir. Who will not give up. Wenn nicht aufgeben wird. Who will not say I'm tired. Wenn ich sagen würde, ich hab satt. I'm tired. When we have things going to work. Wann werden Dinge eigentlich funktionieren? You know, hope the fire may be hard sick. Wenn die Hoffnung immer wieder enttäuscht wird, macht es das Herz krank. Amen. Blessed is he whosoever shall not be offended in me, that will keep on believing me to the end. Aber wer keinen Anstoß an mir nimmt und bis zum Ende glaubt. You know, you can start with him. Du kannst mit ihm anfangen. Can you continue with aber kannst mit ihm weitergehen. Can you continue with him? Kannst du mit ihm weitergehen? Can you end up with him? Und es mit ihm zu Ende bringen. Amen. Amen. Our prayer is that should unser Gebet be whatever we know. Make us to continue with him, we destroy it. Dass wir das zerstören, was dafür sorgt, dass wir es mit ihm nicht zu Ende bringen. No matter how good those things egal wie gut diese Sachen sind. Is it husband, ob es ein Ehemann ist, ob es eine Ehefrau ist, ob es Freunde sind, ob es Familie ist, ob es Gegenstände sind, Geld. Dass wir das verweigern, zerstören. Wir wollen es mit ihm zu Ende bringen. Praise the Lord. Hallelujah. Allah starts with him. Denn viele haben mit ihm angefangen, aber ich konnte nicht mit ihm weitergehen. Amen. You know, Judas started with him. Judas hat mit ihm angefangen. Amen. You know, I love Peter. You know, Peter, you know, for if somebody is to be offended, it should be Peter. Hätte jemand Anstoß nehmen müssen, wäre es Petrus gewesen. He was corrected. Er wurde ermahnt. By Jesus, by Paul. Von Jesus. But so Paul was not still offended. Dennoch hat er keinen Anstoß genommen. You know, today if I just correct heute, wenn you, ich dich einmal ermahne, dann passt das vielen von euch nicht. You only correct those you love. Aber du ermahnst doch nur die du those liebst. Don't love, let them go to hell. Die du nicht liebst, die lässt if du doch in die Hölle gehen. Correcting you is love. Dich zu ermahnen bedeutet Liebe. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John. Oh, Daddy. He always wants us to walk in the Spirit. Er möchte immer, dass wir im Geist wandeln. And not in the flesh. Und nicht im Fleisch. No, you know, he did not. What he's going to say here, he did not say to the disciples. Was er hier gesagt hat, hat er nicht den Jüngern gesagt. He did not pet John. Er hat Johannes nicht getröstet. You know, we want somebody to pet us. Wir wollen, dass jemand uns tröstet, uns auf die Schulter klopft. Instead of referring us, taking us to the gospel, we want somebody to pet us. Anstatt dass jemand uns an Gottes Wort erinnert, möchten wir halt weltlich getröstet werden, bemitleidet werden. Amen. What about when there's nobody to pass? Aber was, wenn keiner dich mehr trösten kann? But Christ's word is always there for you. Das Wort von Christus immer that da, you can go back and in das du gehen kannst and jump up and rejoice und dich freuen kannst and say thank you, Father. Danke, Vater, sagen kannst. Is somebody getting it? Amen. Amen. You know, we always look for somebody to wir suchen immer nach jemandem, der uns diesen Trost, dieses Mitleid geben kann. Allow the Holy Spirit to lass zu, dass der Heilige Geist unser Tröster ist. Amen. Amen. You don't need anybody to pet you. Du brauchst nicht, dass dich jemand tröstet. And if something happens, I hardly say to people. Wenn etwas passiert, sage ich das selten Leuten. Especially bad things. What this world about? Was diese Welt schlecht nennt. What I believe is not even bad. Aber für mich ist das nicht schlimm. Amen. Because I don't want any pets. Ich will kein weltliches Mitleid. I want you to join me to glorify our Father. Ich möchte, dass du mit mir gemeinsam einen Herrn preist. Refer me to the gospel. Erinnere mich an Gottes Wort. Help me, remind me of erinnere the gospel. Mich an das Evangelium. What is there for me? Was da steht für mich? Amen. Amen. You know, Jesus did not pay John. Jesus hat Johannes departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, Where went ye out into the wilderness to see a reed shaking with the wind? But what went ye out to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft raiment clothing are in king's houses. You know, oh daddy, if you look at Christ's world, wir uns die Welt von Christus anschauen, yeah, you know, even the birth of Christ, selbst die Geburt von Christus, where was he born? Wo wurde er geboren? He was not born in palace. Er wurde nicht in einem Palast we geboren. We prefer to give our birth to our babies in palace. Bei uns wäre es lieber in einem Palast, unsere Kinder zu gebären. Amen. Lieber Gold und Rubinen, Diamanten. We prefer to leave houses, cars, properties, all this money for our children to inherit. Und dass wir unseren Kindern viel Reichtum hinterlassen. No. That's not Christ's world. Das ist nicht die Welt von Christus. Our children inherit Christ. Unsere Kinder erben Christus. Amen. Their inheritance should be Christ. Ihr Erbe sollte Christus sein und nicht Geld. Somebody get in it. Help them to know Christ. Hilf ihnen, Christus zu erkennen. Help them to inherit Hilf ihnen, Christus zu erben. You know, when Jesus was living, he did not leave any money. Als Jesus zurück in den Himmel gegangen ist, hat er keine Tasche voller Geld da gelassen. He left relationship with him for you. Er hat diese Beziehung zurückgelassen. That you now have relationship dass wir Beziehung haben mit ihm. Is the greatest. Das ist das Größte. Amen. Amen. Amen. You know, the angels, they were rejoicing when Jesus was born. Die Engel haben sich gefreut, als Jesus geboren wurde. They rejoiced because peace unto the world. Weil Frieden in die Welt gekommen ist. It's not peace between man and man. Nicht der Frieden zwischen Mensch und Mensch. Peace between God and man. Sondern der Frieden zwischen Gott und After Mensch. After the fall, there was war between God and Weil man. Nach dem Sündenfall gab es Krieg zwischen Gott und Menschen. That's the birth of Christ. Aber die Geburt von Jesus Christus and his death und sein Tod haben uns wieder vereint. Father and son. Als Vater und Sohn. Somebody praise the Lord. Hallelujah. You know, if the Lord tell you to do something, wenn der Herr dir sagt, etwas zu tun, don't look at the difficulties. Schau nicht auf die Schwierigkeiten. Amen. Amen. You know, his people, I don't know. You know, John was going to preach. Johannes sollte Did predigen, go to the city. Aber er ist nicht in die Stadt gegangen. He went to the wilderness. Er ist in die Wüste gegangen, where there are not even people. Wo genau schon Menschen sind. Only scorpion. Nur Skorpione vielleicht. This, you know, oder Eidechsen. You know, it did not, you know, if God, if the Lord wants you to start a business, he will not direct you as man will direct you. Will, dass du ein Geschäft anfängst, dann wird er dich nicht so leiten, wie Menschen dich vielleicht leiten würden. When I was praying for a ministry, over a ministry, that a house, I was praying for a ministry house. Als ich für ein Gemeindehaus gebetet habe, I said, Lord, I want it to be close. I want the house to be close to Bano. Hab ich gesagt, ja, ich möchte das. Train station. Das, What is that? Nee, ich habe nur gerülpst. Okay. Okay. Okay. Okay. I was praying that the house should be close to the to a train station. Ich habe dafür gebetet, dass dieses Gemeindegebäude auf jeden Fall in der Nähe von einer vom Bahnhof ist. And the Lord told me I'm praying for the wrong thing. Der hat mir gesagt, ich bete für das Falsche. Amen. Amen. He referred me to this very place. Er hat mich zu dieser Stelle hier verwiesen. That when John was going to preach, als Johannes was geprägt hat, hatte nicht nach einer Stadt gesucht. Or where the train can take them to. Oder wo Züge hinfahren. Was looking for where the Lord wants him to be. Aber da, wo der Herr ihn haben wollte. Our prayer should not be what we want. Unser Gebet sollte nicht so sein, wie wir es wollen. What he wants for sondern was er für uns will. Is somebody getting it? You know, if somebody is going to have a wife. Wenn jemand eine Frau haben wird. Now somebody asks you, well, how do you want your husband, your mate to be. Wie willst du, wie diese Frau, dieser Ehemann sein soll? Some people can just paint it. Paar Leute können einfach eine Liste must be tall, aufschreiben. Must be, die Person muss groß sein, must be beautiful, muss schön sein, must be smiling, muss lächeln and never be quiet, und nicht ruhig sein. And always open. You know, they have a lot of, they must have money. Und muss Geld haben. They must be able or es muss weiß sein oder muss schwarz you sein. Know, they have verschiedene Sachen. All these are wrong. Das ist falsch. You don't tell the Lord what to do. Du sagst dem Herrn nicht, was er zu you tun know, hat. Adam did not tell God, give me Eve. Adam hat nicht zu Eva, nee, Adam hat nicht zu Gott gesagt, gib mir Eva. He did not know that it's seven time for er wusste nicht mal, dass an der Zeit ist, jetzt eine Frau zu his haben. God has said, Gott hat gesagt, it is not good for you to nicht live gut für dich alleine zu leben. Allow him to say that lass zu, to dass you. Er dir das sagen kann. Don't see your age. Und schau nicht auf dein so Alter. See the time. Ein paar Leute gucken auf ihre Zeit. Don't see your mates. Schau nicht auf deine potenziellen Ehemänner. Your mates. Others, Partner, you compare yourself du vergleichst deine Partner oder Partner mit Partnern. Then time. Auch Zeit. The time is going. Dass die Zeit läuft. Your age. Dein Alter. That's the system of this world. Das ist das System dieser Welt. The Christ system. Those aber things doesn't matter at all. Das System von Christus sind die Sachen egal. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if I'm married, amen. If I were not married, I could have just jumped up and my head would be passing the ceiling. Ich bin verheiratet, aber wäre ich nicht verheiratet, würde ich mich auch freuen. I'd be happy. Ich wäre glücklich. Because it doesn't matter my age. Ist egal, wie alt it ich bin. It doesn't matter the time. Ist egal, welche Zeit. It doesn't matter. I don't see others. I see Christ. Ich sehe nicht andere. Ich sehe Christus. Amen. It doesn't matter. You know, I don't compare myself. Ich vergleiche mich nicht mit anderen. Ich will nicht das, was sie haben. I don't want what they have. Ich will nicht das, was sie haben. I already have Christ. Und ich habe schon Christus. Und ist größer als alles andere. Amen. Somebody get in it. Praise the Lord. Hallelujah. That's nice. Said, but what went ye out for to see? A prophet? Yea. I say unto you, I'm more than a prophet. He said, John was more than a prophet. Johannes war mehr als ein Prophet. Amen. Amen. For this is he of whom it is written, behold, I send my messengers. Behold, before your face, we shall prepare your way, thy way before thee. Verily I say unto you, among them that are born of women, they have no reason greater than John the Baptist, notwithstanding. He that is least in the kingdom of heaven is greater than he. You know, this verse 11 is hammer. 11 is a hammer. Amen. He said, among those that are born of women. Zu denen, die von Frauen geboren sind. Jesus was not born of a woman. Jesus wurde nicht von einer Frau geboren. He was born of God. Er ist aus Gott geboren. Amen. Amen. He was born of God. Er ist aus Gott geboren. And if you are born again, wenn du wiedergeboren bist, you are no longer born of a woman. Bist du auch nicht mehr geboren von einer Frau, sondern geboren von Gott. Amen. Let us go to John 1. Johannes 1. Praise the Lord. John 1. Johannes 1. Until you believe you are born of God. Erst wenn du glaubst, dass du geboren bist, von Gott wird dieser Virus keine Kraft haben über dich. Und wird der Teufel Kraft haben über dich. Die von Frauen geboren worden sind. Look at what Johannes 1. From verse 12. It says, but as many as receive him, receive Jesus, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you believe on his name, du an seinen Namen glaubst, we allow him to live in you and live through you. Wirst du zulassen, dass in dir lebt und durch dich not lebt. Just believe, I believe, but he glauben, is not living in you and living aber through er lebt you. Nicht. Amen. Amen. He is not. He is not your Lord. Er ist nicht dein Herr. He see your Lord. Ist er dein Herr? Amen. Verse 13. He said, which we are born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. If you are born again, you are born of bist, bist du aus Gott geboren. And not of man. Und nicht aus Menschen. Amen. Amen. Amen. Jesus himself was born of God. Jesus selbst war geboren aus Gott. In verse 14, it said, the Word was made flesh and dwell among us. He was born of the Word. The Word became flesh and now live in our midst. Er ist geboren aus dem Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Timothy 3, verse 1 Timotheus 16. 3. Go there, please. 1 Timothy 3, verse 16. 3, verse 16. Amen. Amen. 1 Timothy 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. He's telling you that Jesus is God. Das sagt, zeigt uns, dass Jesus Gott ist. God, no, was manifest. Gott ist geoffenbart worden in Fleisch. He now put on flesh. Er hat das Fleisch angezogen. Amen. Amen. The God inside a man. Gott im Menschen. God was manifest in the flesh. Gott ist im Fleisch geoffenbart justified worden. Justified in his spirit. Gerechtfertigt im Geist. Sin of angels. Preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus was not born of a woman. Jesus wurde nicht von einer Frau geboren. He was born of God. Er war aus Gott geboren. So also you and me. Genauso wie du und ich heute. Until you are out of that side. Yeah, you believe you are born of a man or a woman. You know, of a woman. You can never get it. So, wir müssen rauskommen aus diesem Fleischischen und erkennen, dass wir Geist sind, dass wir aus Gott geboren sind. You cannot love what he loves and hate what weil sonst werden wir nicht das lieben, was er liebt und das hassen, was er hasst. You know, the world became flesh. Das Wort wurde Fleisch. And the word dwell among us. Und das Wort wohnt unter uns. It is the word of God that was living with us. Es war Gottes Wort, was mit uns lebt. The word of Christ. Das Wort von Christus. The word of God, the word of Christ. Das Wort Gottes, das Wort von Christus, was hier auf Erden war. So also you are today. Genauso bist du auch heute. He said, verily I say unto you, among them that are born of women, they have not risen greater than John the Baptist, notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than John. Matthäus? Matthew 11, verse 11. Okay, Matthäus 11, verse 11. If you are the least in the kingdom of heaven, he said you are greater than John. Wenn du der geringste bist im Königreich Gottes, bist du größer als Johannes. But he said in verse 9, he said John was greater than Abraham, Elijah, Moses and all others. But he now says you are greater than John. Aber er sagt vorher, dass Johannes größer ist als die ganzen Propheten von früher. Abraham, Mose, Elias und weitere. Aber wir, der Kleinste im Königreich, ist sogar größer als Johannes. The smallest among you. Der Kleinste unter uns is greater than John. Ist größer als Johannes. And then in verse 12 says, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffer violence, and the violent take it by force. Verse 13, for all the prophets and the law prophesied unto John. Praise the Lord. Hallelujah. Things are going to come to try. Dinge werden kommen, um dich zu prüfen. That's what he's talking about in verse 12. Amen. If you nearly embrace the truth, there's going to be fight. Wenn du die Wahrheit gerade empfangen hast, wird es Kämpfe geben. If you nearly receive baptism of the Holy Spirit, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann wird es Kämpfe geben. If you nearly born again, there will be fight. Wenn du wiedergeboren bist, wird Kämpfe Amen. Geben. Amen. There will be fight. Es wird Kämpfe Because geben. Because Satan knows you are opposite him. Weil der Teufel weiß, dass du Is somebody getting it? Nicht für ihn bist. He knows that you are opposite du bist ein Feind. Amen. Amen. He knows that you become er weiß, his enemy. Dass du sein Feind geworden bist. Who want to become? Who want to be Satan's friend? Wer will denn der Freund fürs Teufel sein? He said the days. He said the kingdom of heaven suffer violence, and violence take it by force. Dem Königreich Gottes wird Gewalt angetan. Die Gewalt reißt es an sich. Du musst den guten Kampf des Glaubens führen, um zu glauben. Um weiterhin zu glauben. Das ist nicht einfach. Oh, Daddy. Amen. Amen. Know and understand. The time. Wisse und verstehe die Zeit. The time. Die Zeit. The time we are now. Die Zeit, in der wir uns befinden, very, very important, ist sehr wichtig. If you do not know this time, wenn du diese Zeit nicht kennst, the destroyer is going to destroy you. Wird der Zerstörer Just dich zerstören. He destroyed them. Genauso wie er sie zerstört hat. News of a destroyer everywhere today. Wir hören Nachrichten von Zerstörung. News of death. Nachrichten von Tod. News of, viruses or bacteria. Von Virus und Krankheiten. You know, for the natural man, if you are not afraid, you have problems. Für natürliche Menschen ist Angst natural people should normal. Be afraid. Natürliche Menschen sollten Angst haben. It's just like that. Amen. Amen. But for God's children, if you are Gottes, afraid, wenn wir Angst haben, have haben wir ein Problem. Amen. Amen. For God's children, if you are afraid, it means you have a problem. Wenn wir als Kinder Gottes Angst haben, haben wir ein Problem. Wir kennen die Wahrheit anscheinend nicht. Again, notice what I did not say. I did not say if you are a Christian. I did not say if you are a disciple. I did not say if you are a servant. I said if you are a son of God and you are afraid, you have a problem. Ich habe gesagt, als Sohn Gottes, wenn du Angst hast, hast du ein Problem, aber nicht als Christ oder Nachfolger. If you look at Christians, Christen beispielsweise, the servants, die Knechte, the strangers, the you know the Christians, the disciples, die Jünger, you know, the servants, die Knechte, all these they are strangers when it comes to Christ's kingdom. Fremde im Königreich Gottes. Yeah, you know, disciples, die Jünger, servant, Knechte. Amen. Servant, you know. Knechte. You know, because this time we are, and it's no longer about servant. Aber jetzt geht's nicht mehr um Knechte. It's over with servant period. Es ist vorbei mit der Knechtschaft. It's over with disciples period. Es ist vorbei mit der Jüngerschaft. Now we are in the jetzt time of sons. Sind wir in der Zeit the family time. Der Familie. Somebody getting it. A son of God. Der Sohn Gottes. A family. Eine Familie. That God, that whole God, the big God. The almighty God is your father. Der your mächtige Gott ist dein Vater, Mutter, your sister. Seine Schwester, dein Bruder. You know, we find it difficult to believe. Aber uns fällt es schwer, das zu Adam glauben. Was having just one family. Adam hatte nur eine Familie. God alone. Gott allein. No other. Niemand anderes. And we can't, you know, we are not comfortable with Christ alone Aber in our life today. Wir sind heute nicht we zufrieden want to mit Christus allein. To drag this, to drag this, to drag wir brauchen so viele Leute um uns herum. Allow him to be big enough. Lass zu, dass er groß genug ist. Allow him to be great enough. Dass er groß genug ist für Amen. Uns. Stop looking for somebody to love you. Lass uns aufhören, nach jemandem zu suchen, loved. Der uns liebt. He loves Wir you. Sind schon geliebt. Amen. He loves you already. Er liebt uns schon. Somebody getting it. Amen. You know, people don't love me. Who are Leute you? Lieben you are mich nicht, aber wer bist du im Vergleich The big God has said, I love you and I died for you. Wenn Jesus sagt, selbst wenn du mich liebst, wirst du nicht für mich sterben können. Ich habe jemanden, der mich so sehr liebt, dass er sogar hier hingekommen ist, um für mich zu sterben. Das ist Liebe. Und den Preis bezahlt hat und so viel gearbeitet hat und mir sein Erbe hinterlassen hat. Und wärst du die einzige Person hier auf Erden, wäre Jesus dennoch gekommen, für dich zu sterben. Nicht, weil wir viele sind, ist er gekommen. Wieso, woher weiß ich das? Als er alles erschaffen hat, hat er nur Adam erschaffen und hat ihm alles übergeben. Wenn wir die einzige Person wären, wäre dennoch gekommen, für uns zu sterben. Amen. Halleluja. Only sons are family. Nur Söhne sind Familie. Only sons are free. Nur Söhne sind frei. Until you are a son, you are never free. Erst wenn wir Söhne sind, wir frei. You know, if anything is happening, remind yourself of the son you are. Wenn etwas passiert, müssen wir uns whose son, who is your father? Erinnern, wer ist unser Vater? Uns daran erinnern. You know, if I use our baby here, Jezri, as wenn ich Jezri als Beispiel nehme. I know, in the internet, they have known him already. No, I've called his name so many times. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he doesn't care about virus. Ihm ist der Virus egal. He doesn't even know what it is. Er weiß nicht, was das ist. No money doesn't even care. Ob es kein Geld gibt. No food doesn't care. Ob es kein Essen gibt. Can even eat. Hauptsache, er kann all essen. All he knows, I can eat. Was er weiß, was er essen kann. Aber ob es im Kühlschrank ist, ist egal. Amen. Even if there's no clothes to wear, ob es keine Klamotten gibt, ist auch egal. That is how. That is what the Lord wants you to see. How he wants you to see. To see things. So sollen wir Sachen sehen. Amen. That those things doesn't bother you at all. Diese Sachen uns keine Sorgen bereiten. It never bother a baby. Es macht Babys keine Sorgen. Never bother them, little children. Amen. Kinder, sie sind nicht besorgt. There's one, yeah, there's problem. They'll just be running up. Don't jump in and be. And that is why I said until you are converted and be like these little ones. You sie sagt Bibel, erst wenn wir so sind wie Kinder, können wir in das Königreich eingehen. Is somebody getting it? Mm. He doesn't care. All he cares is that the mama is there, the papa is there. Oh, dem Kind ist es egal, Hauptsache die Eltern sind da. All you care for is. Christ is there for me. Und das, was uns wichtig sein soll, dass Christus da ist. All you care, all you think of is, alles, worüber du nachdenkst, dass du einen Vater hast. All you think of, all you know, alles, was du weißt, he is my father. Dass Jesus dein Vater ist. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 17. Let us quickly go to Matthew 17. Matthew 17. Amen. Tania will help us to read Matthew 17 from verse 24. Matthew 17, 24 bis 26. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einheimer der Tempelsteuer, also Annehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen: Zahlt eure Meister nicht auch die 2 Drachmen. Er antwortete: Doch. Und als er ins Haus trat, kam im Haus zuvor und sprach: Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von dem Fremden? Praise the Lord. Hallelujah. When they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter and said, Doth not your master pay tribute? He said, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? Of whom do the kings of this earth take custom or tribute? Of their own children or of strangers? Peter said unto him, Of strangers. Jesus said unto him, Then are the children free. Und sehe, du als Son of God, persönlich sind wir free. Frei. Let that soak in. Das muss bei uns ankommen. Allow it to soak, to be soaked into. Das muss bei uns ankommen. That you are a son of God. Dass wir Söhne Gottes sind. Amen. Amen. There should be no fear for God's children. Es sollte keine Angst geben für Kinder Gottes. If Christ's world is your world. Wenn die Welt von Christus deine Welt ist. If his kingdom is your kingdom. Wenn sein Königreich dein ist. There should be no fear. Dann sollte es keine Angst geben. You are the one that makes things happen. Du bist die Person, die die Sachen zustande bringt. You make things happen. Du bringst die Sache zustande. Du kontrollierst Dinge und Dinge sollten nicht dich kontrollieren. You control situation. Du kontrollierst Situationen. Situation, Situation sollten nicht dich kontrollieren. You know how you control situation. Wie kontrolliert ihr Situationen? Remind yourself whose son you are. Erinnere dich an, remind wer yourself, du gehörst. Allow the Holy Spirit to remind you. Das Heilige Geist dich erinnert, who your father wer is. Dein Vater ist. Is somebody getting it? Because the flesh can never remember who your father is. Aber das Fleisch wird sich nicht an deiner Identität erinnern. Allow the Holy Spirit to help you to remember who your father is. Das ist der Heilige Geist, der hilft, dich zu erinnern, wer dein Vater ist. What he came to pay for. Wofür er all he paid, all he did for you. Was er für dich getan hat. Somebody getting it. That is how you control all situations. So kontrollieren wir alle Situationen. If that debt or whatever it is fighting you, fighting your heart. Wenn dieses Problem, wenn diese Schulden, diese Aufgaben dich kämpft. Any problem at all. Remind yourself, allow the Holy Spirit to remind you who sons you are. Wessen Sohn du bist. Amen. If he can give life, he can wenn give everyone. He has given everything. Hat er uns alles is somebody getting it? Amen. Amen. You know, if you don't remember him, wenn du dich an ihn erinnerst, wirst du traurig sein. Amen. You will see yourself in bondage. Du wirst dich selbst in Gefangenschaft sehen. It is the spirit that makes things happen. Es ist der Geist, der Dinge zustande bringt. Amen. Amen. It is the spirit that makes Geist, things happen. Der Dinge zustande bringt. The flesh can do nothing. Das Fleisch kann nichts tun. Amen. Without the spirit, the flesh cannot do anything. Oder den Geist kann das Fleisch nichts tun. Remember, Satan is also a spirit. Der Teufel ist auch ein Geist. His kingdom is also a he also have a spiritual kingdom. Er hat auch ein geistliches Königreich. That's why the Bible says we wrestle not against flesh and blood. Deswegen sagt die Bibel, wir kämpfen nicht gegen Fleisch. We wrestle against principalities, against power, against rulers of darkness. You understand? They are spiritual world. Das ist eine geistliche Welt. But in Colossians from verse 8. Aber in look at Colossians 2. Colossians 2. Colossians 2. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 2. We are blessed. Amen. Colossians 2 from verse 8. Colossians 2, verse 8. He said, beware lest any man spoil you through philosophy and the vain deceit after the tradition of men, after the rudiment of this world, and not after Christ. Your knowledge. Dein Wissen. Amen. Amen. What you know. Was ist für Wissen? Beware of the knowledge of this world. He said, beware of the knowledge of this world. Auf die Weisheit dieser Welt. Beware of the knowledge. The knowledge of this world. Hast du die Weisheit dieser Welt? No, only the knowledge of Christ. Kenne nur die Weisheit von Christus. Amen. Amen. Allow Christ's knowledge to be your knowledge. Lass du die Weisheit von Christus deine Weisheit. Anything that comes into your body, remind yourself of the remember the truth. What Christ has for you. Das was Christus für dich hat. Instead of going to the flesh. Anstatt ins Fleisch zu gehen. He said, after the tradition of men, after the rudiment of this world, and not after Christ. Amen. Und nicht nach Christus. Amen. God bless you. Verse 10. And you are complete in him. He said, you are complete in him. Wir sind vollständig in ihm. Is somebody getting it? Amen. You are complete in him. Wir sind vollkommen oh, daddy. If you are Jesus, you are wenn complete. Jesus haben, wir vollkommen. You have all you are in need of. Haben wir alles, was wir brauchen. Daddy, You know, Moses was having just a rod. Mose hatte nur einen Stab. And that rod was unto Jesus. Dieser Stab wurde zu Jesus. And that rod brought out water. Und hat Wasser. He divided the sea for them to walk on. Das Meer geteilt. You know, Jesus is everything Jesus we need. Ist alles, was wir is brauchen. Somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He submitted that rod. Er hat diesen Stab to God. Gott gegeben. And God gave him his own rod. Und Gott hat ihm seinen eigenen and Stab that rod gegeben. Was Christ. Dieser Stab war Christus. Was able to do everything. In der Lage alles zu tun. You have Christ. Wir Christus haben. In der Lage alles zu tun. Somebody getting it. Instead of crying. Anstatt zu weinen. Go to him. Sollten wir instead of being afraid, go to Angst him. Haben, sollten wir zu ihm instead of being threatened, go to him. Uns, somebody getting bedroht it. Zu fühlen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you are complete in him, which is the head of all principalities and power. The head of all principalities and power. Der Kopf aller Gewalt und Kräfte. You are complete in him. Wir vollkommen in ihm. It means Satan is the tail. Das heißt, der Teufel. Amen. Ist das Ende. Aber wir sind der Kopf. And you are standing on the tail. Und wir stehen auf diesem Ende. He is under your foot. Er ist unter unserem Fuß. Somebody getting it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. John 6. Johannes 6. He said, he lives in you. Er lebt in uns. And you live in him. Und wir in ihm. And 1 John 4, verse 13. He said, you live in him and we live in you. Er lebt in uns und wir leben in ihm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. John 6. Let's go to John 6, 56. Johannes 6, 46. Nee, John 6, 56. 56. That eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. Both sides. Amen. Amen. And in 1 John 4, 13. 1 Johannes 4, 13. 1 John 4, 13. So we have hereby know we that we dwell in him and he in us. Can you see the both sides? Mm. Not just him living in you. Nicht nur, dass er in uns lebt. You are to live also in him. Wir sollten auch in ihm leben. Amen. Amen. Because he had given us of his spirit. Praise the Lord. Hallelujah. We have his spirit. Wir haben seinen Geist. And we allow his spirit to come to our mind. Und wir lassen zu, dass sein Geist in unsere Gedanken kommt. Just like Ephesians 4 said. Genauso wie es in Epheser 4 steht. Put on the new man. Den neuen Menschen anziehen. Allow the new man to come into your mind. Dass der neue Mensch in deinen Gedanken ist. The new man that is already your spirit. Der neue Mensch in deinem Geist him ist. To come into your mind. Dass er auch in deinen Gedanken ist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, anything concerning Christ is having a new everything. Alles über Christus macht uns neu. We are not just new in one way and not new in other ways. Wir sind nicht nur neu auf einer Weise und nicht neu auf der anderen Weise. In 2 Corinthians 5 said, if any man be in Christ, in 2. Korinther 5 steht, wenn jemand in Christus ist, new creature. Ist er eine neue Schöpfung. A new creature, a new body, a new blood, Körper, a new DNA. Neue DNA. Allow the Christ in you dass du das Christus in to dir, occupy your soul deine and Seele your gibt body. Und deinen Körper umgibt. In your spirit, you are perfect. Deinem Geist bist du vollkommen. Jesus believe you. He believe you are perfect. Jesus glaubt, dass du vollkommen bist. He believe you are of your spirit. Er glaubt, dass du von deinem Geist and that bist. Is why he never call you sinner. Und deswegen nennt er dich nicht einen Sünder. Is somebody getting it? Mm-hmm. You know, he never call you sinner. Er nennt dich nicht ein Sünder. He knows that you have your spirit. Er weiß, dass du zu einem Geist gehörst. That you no longer belong to that side. Dass du nicht mehr zu der anderen Seite gehörst. He knows that you are of him. Dass du zu ihm gehörst. And that's why he never call you sinner. Deswegen nennt er dich nicht Sünder. Amen. Amen. Because sinner the power to dare to kill you. Denn Sünder geben That's why he never call you sinner. Geben dem Tod die Kraft, sie zu töten. If you are a sinner, wenn du ein Sünder bist, if you are called a sinner, wenn du ein Sünder if you call yourself a sinner, you are giving power to death to kill you. Die Kraft, dich zu töten. You are never a sinner. Du bist kein Sünder. Because Jesus never called Weil Jesus a sinner. Nennt dich kein Sünder. Amen. Amen. Amen. Never accept you are a sinner. Akzeptiere nicht, dass du ein Sünder bist. You were a sinner. Du warst ein Sünder. But you are saved. Und du wurdest errettet. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And because of the Christ in you, und wegen Christus in dir, you now have the Spirit of Christ. Hast du jetzt den Geist von Christus? That is who you are. Das ist das, was du bist. Man is not his body. Der Mensch ist nicht sein Körper. He is not his soul. Er ist nicht deine Seele. But his spirit. Er ist Geist. It is like your body and your whatever you are wearing. Unser right Körper now. Und das, was wir tragen. You know what you are wearing right now. Was wir tragen, ist nicht das, was wir sind. You can pull it and wear something. Du kannst es ausziehen und etwas anderes anziehen. Amen. Amen. That is why you know the Bible says put on the new man. Sie sagt, die Bibel zieht den neuen Menschen an. Because you can put him on and you can put him off. Ausziehen und anziehen. Ephesians 4. Amen. Epheser 4. Praise the Lord. Your spirit is who you are. Dein Geist ist das, was du bist. Compared to your body. Im Vergleich zu deinem Körper. Learn to live in the spirit. Lerne im Geist zu leben. Learn to live in the Christ in you. Lerne in Christus zu leben. Think of what He did for you. Denk über das nach, was er für dich getan hat. Think of what you have there. Denk an das, was du bei ihm hast. And that is how you live in the spirit. Du lebst wie im Geist. Praise the Lord. Halleluja. Allow the new man in your spirit to come to your mind. Lass zu, dass der neue Mensch in deine Gedanken kommt. Because there is, you know, since Christ came into you. Seitdem Christus in dich hineinkommt, there have been a change in the spirit. Eine Veränderung im Geist. You know, Christ said he is God. Christus sagt, er ist Gott. Because he and his father, they are Weil one. Weil er und sein Vater sind eins. And what about you? You are Christ. Was because dir? You and your and Jesus, und you Jesus, are one. Ihr seid eins. Look at 1 Corinthians 3. 1. Korinther 3. 1 Corinthians 3. Amen. Amen. 1 Corinthians 3. Verse 23. 23. He said, you are Christ, and Christ is God. Amen. Ihr gehört Christus. Jennifer, can you help us to read it? Ihr gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Praise the Lord. Hallelujah. But without Christ, you are not Christ. Aber ohne Christus gehörst du nicht zu Christus. You know, people will say they are Christ. Weißt du, sagen sie sind Christus. And there is Christ in them. Aber ist Christus in ihnen. Amen. Amen. Without Christ, you are ohne not Christ. Bist du nicht Christus. If you have, if the glory does not go to Christ, you are not Christ. Wenn Christus geht, bist du nicht Christus. If it is praising you, you are not Christ. Also, geht dich I don't Christ, know if you are getting Christus, it. Ja. Amen. The glory, the honor must go to er Christ. Muss an Christus gehen. Then you are Christ. Dann bist du Christus. Is somebody getting it? The God in us made us God. Der Gott in uns hat uns zu Gott gemacht. Even in Old Testament. Bis der Alten Testament. Amen. Amen. You know, Moses was made God before Pharaoh. Mose wurde zu Gott gemacht vor dem Pharao. And there was somebody they called God. Und es gab jemanden, den sie Gott genannt haben. And something happened to this person. Und jemand, etwas ist dieser Person zugestoßen. Herod called himself God. Herodes hat sich selbst Gott genannt, ohne Gott. Without God, you are never God. Ohne Gott bist du nicht Gott. He made you God. That's why you are to be, you are able to say, I am God. Deswegen bist du in der Lage zu sagen, dass du Gott bist. Without Christ, you are never Christ. Bist du nicht Christus. If you call yourself Christ, it's evil. Ist das without Christ. Ohne Christus. Amen. Amen. If you are saying you are Christ, you are referring to He that is in you. It's not about auf dem der in dir ist. It's about dein Äußeres, dein Inneres. It's not about your It's not about your personality, it's about the spirit in you. Geist in dir. Amen. Amen. Your spirit in you make you God. Mach dich zu Gott. Amen. Amen. In Exodus 7, verse 1. In let's go there. Moses. Amen. Amen. Because of some that I don't know if they have heard it because I preached it before. Amen. Amen. Said something similar before. Exodus 7. 2. Mose 7. Verse 1. And the Lord said unto Moses, see, I have made thee a God to Pharaoh, and Aaron, your brother, shall be a prophet. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are facing problems, wenn du Probleme hast, until you become God, before that problem, zu Gott wirst vor diesem Problem, you can, that problem can never solve. Können sich diese Probleme lösen. Is somebody getting it? Mm-hmm. It's only Christ that solves. Weil nur Christus kann Probleme lösen. From the root. Von der Wurzel aus. Others, just alles andere, of the branches, da werden nur die Äste abgeschnitten. It's going to grow again. Es wird wieder nachwachsen, das Problem. Amen. It's only Christ that solves problems. Nur er das Problem you see yourself as Christ. Erst wenn wir uns sehen als Christus. With the help of the Holy Spirit, that's how we can believe all this. Nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir das if tun. Not, you will walk by flesh. Sonst wirst du nach dem Fleisch wandeln. See what you do. Du wirst auf das schauen, was in du life, tust. You told before coming here. Wie du gelogen hast, bevor du hingekommen bist. You start seeing it. Du schaust auf diese Sachen. You know, you start seeing what you are even planning to do later. Und was du später noch tun willst. Praise the Lord. Hallelujah. Before problem, you are God. Before Problem sind wir Gott, aber vor Gott sind wir Söhne. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And if you go to praise the Lord. Hallelujah. And if we go to Acts of Apostles. Apostelgeschichte. Verse 12. Acts 12. Quickly go there, please. Acts 12. Acts 12, verse 21. Postgeschichte 12, 21. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, it is the voice of God and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory. You see it? Mm. You are not God. You are not Christ without Christ. Du bist nicht Christus ohne Christus. The glory go to Christ. Die Ehre geht an Christus und nicht an das Fleisch. Somebody getting it? Mm. He did not give the glory to God. Er hat die Ehre nicht Gott gegeben. And he was smoked. Und er wurde totgeschlagen. And he was eaten of worms. Und von Würmern gefressen. And gave up the ghost. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus cannot say, I am God without God. Jesus kann nicht sagen, ich bin Gott ohne Gott. And we cannot say we wir are Christ sagen, without Christus Christ. Ohne Christus. Praise the Lord. Hallelujah. In Isaiah 1 verse 18 to 20, he said, let us reason together. In Isaiah 1, 8 steht, dass er mit uns rechten will. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. We have talked about also inheritance. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And let me quickly go through here before we close. Gave us question. He asks some a question concerning the Holy Spirit. Jemand eine Frage stellt wegen dem Heiligen Geist. I'll quickly just go through this place. Amen. The gift of the Spirit Amen. To bring the fullness of Christ and not the fullness of the Spirit. Sind da, um Christus zu verherrlichen und nicht das Geistliche. It is to manifest who Christ is. Um das zu manifestieren, was Christus ist. Amen. Amen. The Spirit and his gifts, they are to manifest who Christ is. Der Geist und seine Gaben müssen manifestieren, wer Christus ist. Amen. Amen. If you look at 1 Corinthians 12, from verse 1 to 11, 12, it talks about the gift of the Spirit. 1 bis 11, hier geht's die Gaben des Geistes. Christ's gift, which is the gift of the Spirit, is not for sale. Die Gaben des Geistes von Christus sind nicht zu verkaufen. Amen. Du don't sell miracles. Du kannst Wunder nicht verkaufen. You don't sell vision. Du kannst Vision nicht verkaufen. Amen. People sell it today. Aber Leute verkaufen das. In all these African countries. Amen. And it's so wrong. Besonders in Afrika. Amen. They sell it, but they are not selling that of Christ. They are selling that of Satan. Sie verkaufen nicht das von Christus und das vom Teufel. You cannot sell that of Christ. Weil das von Christus kannst du nicht verkaufen. In 1 Corinthians 12, go there please. 1. Korinther 12. Let me quickly just go through them. We know we are finished with. From verse 1. Eins. He said, now concerning the spiritual gift, brethren, I will not have you ignorant. You know that you were Gentiles, carried away unto these doomed idols, even as you were led. Therefore, I give you to understand that no man speaketh by the Spirit of God, calleth Jesus accursed. But that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Now there are the diversity of gifts, but the same Spirit. Amen. Amen. The same Spirit, the diversity of gifts. Unterschiede in den Gnadengaben. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit given to every man to profit with all. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gift of healing by the same Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. You don't hijack the gift. It doesn't mean that you are having that the gift of healing is your property. Das heißt nicht, dass die Gabe der Heilung beispielsweise dein Besitz ist. That you don't do any of that thing. It's just the gift of healing. Und dass du deswegen like nichts anderes Amen. Machst. And it doesn't mean also that prophecy. You just prophesying. That is, you know what the old prophecy means. And the new prophecy. The new prophecy is preaching Christ. The old prophecy is seeing vision. Die neue Weissagung heißt, über Christus zu predigen. Die alte Weissagung ist, Leuten die Zukunft oder Vergangenheit zu sagen, was passiert ist. You know, people want to put God in a box. Menschen wollen Gott in eine Box tun, aber das kannst du nicht machen. You know, he does not give you the gift of healing just for you alone. Er gibt dir die Gabe des, der Heilung nicht einfach für dich allein. Amen. You can today you can have the gift of healing. Heute kannst du die Gabe through you. Kann sich and it can manifest through Gabe somebody else tomorrow. manifestieren und morgen kann es bei jemand anderes sein. Amen. I can heal. Ich kann heilen. I can preach the gospel. Ich kann das Evangelium predigen. I can prophesy. Ich kann auch vorhersagen. Alle Gaben gehören dir. You don't have one out of all. Du hast nicht einfach nur eine. Somebody getting it. Und alle anderen hast du dann nicht. You know, some have God get one. They just have, they see vision. They just believe they are prophets. And they not prophesy. For them it's just to prophesy. Kriegen that's ständig Visionen und deswegen öffnen sie dann eine Gemeinde, die nur auf Visionen basiert ist. That is not Christ. How are people going to even going to change? Wie sollen sich denn Leute verändern? They're going to renew their mind. Oder ihre Gedanken erneuern. So they're telling them what they are going to do. They are going to enter plane or not. Wenn es bei dir nur darum geht, die Zukunft zu vorherzusagen. Are you getting it? Christ. It is a relationship. Es ist eine Beziehung mit unserem Vater. I'm not seeing vision for our Father. A Vision. Our Father walking through us to see to direct people's life. He's not making it here. He's making it with Him. Weil es geht nicht darum, hier ein erfolgreiches Leben zu führen, sondern ein Leben zu führen, was ihn verherrlicht. If you read all, he said, to another the working of miracle, verse 10. To another prophecy. To another concerning of this. Of the spirit, to another diverse kinds of tongues, to another interpretation of tongues. You can't be interpreting tongues now. I can't. The Lord, the Holy Spirit, will just help me to know what you are speaking. Du kannst jetzt keine Zungen reden und der Heilige Geist kann dafür sorgen, dass ich verstehen that kann. That does not mean that I am interpreter. Das heißt nicht, dass ich jetzt auf einmal ein Übersetzer bin. Ein Übersetzer für Zungen bin. If they are speaking tongues, they call me to come and interpret. That is sobald jemand in fremden Zungen redet, he can use, you know, the spirit. It will just work as he will. Übersetzen. Not as people will. Wenn der Heilige Geist arbeitet wie er will, wie die Menschen es möchten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, Christ's gift, which is this gift of the Spirit, is not for sale. Die Gaben von Christus, die Gaben des Geistes, ist nicht zum Verkaufen. Miracle is not for sale. Wunder kannst du nicht verkaufen. And all other gifts, they are not for sale. You are not, you don't use them to get money. Du benutzt sie nicht, um Geld zu bekommen. Jesus paid for it. Jesus hat dafür bezahlt. Amen. Amen. You don't get money through them. It's not getting money through them. Using them to get money is wrong. Das ist falsch. It's evil. Das ist bösartig. The gift is to manifest who Christ is. Das, diese Gaben sind dazu da, um Christus zu offenbaren. That is why we don't sell the gift for money. Und deswegen verkaufen wir die Gaben nicht für Geld. Amen. He revealed Christ to us. Er offenbart uns Christus. Amen. Amen. People sell prophecy today. Leute verkaufen they sell vision, they sell miracle. Verkaufen Visionen und Wunder. Jesus said, freely you receive, freely you give. Jesus hat gesagt, freilich haben wir bekommen und freilich geben wir auch. And the gift is to witness unto Christ. Und diese Gaben sollten Christus offenbaren. To show that Christ is alive. Zeigen, dass Christus lebt. Amen. Amen. The gift is to show that Christ is still living. Zum zeigen, dass Christus immer noch lebt. And not dead. Und nicht tot ist. The baptism of the Holy Spirit. Die Taufe des Heiligen Geistes. Is event to show Jesus is alive now. Um zu zeigen, dass Jesus lebt. Christ is to be held up. Christus muss erhöht werden. He is to be lifted up. Er muss and not the Holy Spirit. Erhöht werden, nicht der Heilige Geist. Praise the Lord. Halleluja. He is to be held up. Er muss erhöht lift werden. Lift up. And not the Holy Spirit. Und nicht der Heilige Geist. Amen. Amen. In Matthew 28, it says, we baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Matthäus 28 steht, wir taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. But we pray in the name of Jesus. Aber wir beten im Namen von Jesus. Is somebody getting it? Amen? Amen. Jesus did things in his Father's name. Jesus hat Sachen im Namen seines and Vaters we do gemacht. Things in his name. Und wir tun Dinge auch in seinem Namen. We don't do things in the Holy Ghost's name. Wir tun Dinge nicht im Namen vom Heiligen Geist. Is somebody getting it? Amen. In John, Mark 16, let us first go to Mark 16. Markus 16. Amen. Amen. Mark 16. Markus 16. Said in my name. In meinem Namen. He did not say in the Holy Ghost's name. Nicht im Namen vom Heiligen Geist. Somebody getting it. Mm-hmm. In Jesus, we pray in Jesus' name Jesus and not in the Holy Spirit's name. Nicht im Namen vom Heiligen Geist. The Holy Spirit is God. Heiliger Geist ist Gott. Greater than the angels. Größer als die Engel. But he's there for you as a helper. Aber er ist da als Helfer. Amen. Amen. To help you, how the angels. Angels are sent by God to help you. Engel sind von Gott geschickt, um uns zu helfen. I get the message of angels. I have it years ago. I cannot even get it. Amen. Mm-hmm. The message on angels. They have their own duty. Über Engel, weil sie haben auch ihre eigene Aufgabe. But the Holy Ghost has his own duty. Der Heilige Geist hat auch seine eigene Aufgabe. You send the Holy Ghost message. Wir schicken dem Heiligen Geist. You tell the Holy Ghost to help you. Wir sagen ihm, dass wir. He comforts you and not the angels. Angels have their own job. Der Engel haben auch ihre eigene Aufgabe. Amen. It's the Lord that sent the angels to you. Ist der Herr, der sie geschickt hat. But you speak with the Holy Ghost. Aber wir sprechen zum Heiligen Geist. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. In John, in Mark 16, Markus from 16, verse 17, he said, and these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, and they shall speak with new tongues. Amen. Amen. In my name. In my name. And John, if you also look at John 10, verse 25, quickly go there. John 10, verse 25. Johannes 10. Look at what Jesus said there. 25. John 10, verse 25. Jesus answered them. I told you, and you believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Jesus do things. He did things in his Father's name. Jesus hat Dinge im Namen seines Vaters. The name of the Father. Namen you understand? We do things in the name of Jesus. Wir tun Dinge im Namen von Jesus. And no longer in the name of the Father. Ich bin im Namen des Vaters. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. In John 14, go to John 14. Johannes 14. John 14, verse 13 and 14. 13 und 14. If you shall, 13, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Then in verse 14, if you shall ask anything in my name, I will do it. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. The Godhead is one. And you cannot separate, him. Godhead ist eins und du kannst nicht trennen voneinander. And Jesus said in John 16, the Holy Spirit will only reveal what Jesus died for. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird nur das offenbaren, wofür Jesus gestorben ist. He shall not speak of himself. Er wird nicht von sich selbst sprechen. Amen. Meaning the Holy Spirit without Christ is Satan. Das heißt, der Heilige Geist ohne Christus ist der Teufel. Mohammed is not the Holy Spirit. Mohammed ist nicht der Heilige Geist. Pope is not the Holy Spirit. Der Papst ist nicht der Heilige Geist. They don't reveal Christ. Sie offenbaren Christus nicht. Amen. And don't pursue the Holy Spirit for the Holy Spirit's sake. Und sei nicht hinter dem Heiligen Geist her, wegen dem Heiligen Geist, sondern wegen Christus. Amen. Amen. It is not pursuing the Holy Spirit hinter dem Heiligen Geist sein, wegen dem Heiligen Geist. But for Christ's sake. Und wegen Christus. We must not desire the gain, the gift for personal gain. Wir müssen diese Gaben nicht suchen wegen aus eigenem Interesse. Desire them to bring Christ's kingdom mit dem Königreich Gottes, damit es sich hier auf Erden manifestiert. And that is one of the reasons you cannot sell it. Das ist einer der Gründe, weshalb du es nicht verkaufen kannst. Amen. You cannot sell it for money. Weshalb du es für Geld nicht verkaufen kannst. It is not for personal gain. Es ist nicht für zum eigenen Nutzen. It is for Christ himself. Für Christus selbst. It is. It is not to promote you, nicht um dich zu fördern, but to promote Christ. Sondern um Christus zu fördern. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is for your relationship with Christ. Für deine Beziehung mit Christus. That was what man lacked. Das fehlte den Menschen, eine Beziehung mit Jesus Christus, eine Beziehung. When the problem came, when man failed. Als der Sündenfall passiert ist. The relationship with God and man. Weil die Beziehung zwischen Gott und Mensch. It was no longer of God. Gestört. Amen. It was disturbed. Amen. Amen. The relationship between God and man. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Was no longer there. War nicht mehr da. Amen. Amen. The man was not fearing God. Der Mensch hatte auf einmal Angst vor Gott. Amen. Amen. Remember the first fear. Die erste Furcht. Amen. When fear, when they heard the voice, they were afraid. Before die Stimme Gottes gehört und hatten Angst. Vorher hatten sie keine Angst vor seiner Stimme. So you know, and now we are back to that place where there jetzt is no more fear. Jetzt bist du wieder zurück, wo es keine Angst mehr gibt. A relationship where there is no eine Beziehung more mit Gott, wo es keine Angst gibt. That we cannot call him father. Wo wir ihn Vater nennen können. Your money cannot have it for you. Unser Geld kann das für uns nicht tun. It is personal. Es ist eine persönliche Sache. Person to person. Eine persönliche Sache. It must be Christ and you alone. Du und Christus allein. Amen. Amen. It is not, I'm not going to church, but I'm blessing the house of God. Nicht, ich gehe nicht zur Kirche, aber ich gebe Geld in die Gemeinde, sondern das ist keine Beziehung mit Christus. Amen. It must, Christ's word is a relationship word. Bei Christus geht es um Beziehung mit ihm. Amen. No one, no pastor can have kein it for Pastor you. Kann das für dich haben. It must be you, between you es muss zwischen dir und ihm sein. Amen. Amen. He can use people to bless er kann Leute nutzen, um dich zu segnen. But that does not mean they are saved. Das heißt, dass sie errettet sind. Can go through them. Er kann durch Menschen gehen. Through the animal. Er ist durch Tiere gegangen. To speak to Balak zu sprechen. Amen. That does not mean that animal is saved. Das heißt nicht, dass dieses Tier errettet ist. Er kann durch alles gehen, um dir zu helfen. But our prayer is that they are saved. Unser Gebet ist, dass sie errettet werden. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. What's the time? Almost three. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Before we close, then, since we still have some minutes, I want to finish my minutes. Amen. Amen. For something to be hard, mean a sign should mean a sign for you. Dass etwas schwierig ist, das sollte ein Zeichen sein für uns. You know, in John 6. From verse 30 Johannes 6, 30 bis zum Ende. You know, they were looking for signs. Sie haben nach einem Zeichen gesucht. And Jesus said, told them, you will eat Jesus hat ihnen gesagt, ihr werdet mein Fleisch essen und mein Blut that trinken. Is the only sign I can das ist das einzige Zeichen, was ich euch geben kann. And that sign is a hard sign. Dieses Zeichen ist ein hartes Zeichen. It's a hard saying. Das sind harte Worte. And a hard saying drive our people. Und harte Worte werden Leute verscheuchen. Es wird Leute vertreiben. Oh, Daddy. You know, if it is not hard, it's not even here. Wenn es nicht schwierig ist, dann ist es auch nicht eher. You know, as may I have some, you know, I also talked about this house the other time. Ich habe letztes Mal über dieses Haus gesprochen. How he said that we should take the money here. Wie gesagt, dass wir dieses Geld nehmen sollen und es woanders hin tun sollen. You know, that was a hard saying. Das waren harte Worte für mich. The money that we have saved for 10 Geld, das was man 10 Jahre angespart hat. How can I believe that? Wie kann ich das glauben? How am I going to believe that? Wie soll ich das glauben? I have the Holy Spirit to believe. Ich habe den Heiligen Geist, der mir hilft, das zu glauben. Amen. Without the Holy Spirit, ohne den Heiligen Geist kann ich das nicht glauben. This was a hard saying. Das waren harte Worte für mich. You know, then when the John 6, you see, a lot left because of the hard saying. They left Jesus because Peter of the hard saying. Peter hat Jesus zurückgelassen wegen harten Worten. You know, there were a young man and a young girl here. They left because of hard saying. Hier war eine junge Frau, ein junger Mann, der dass die gegangen sind wegen diesen harten Worten. Harte Worte werden Amen. Leute verscheuchen. You are no longer comfortable where the truth is. Die Wahrheit passt dir nicht mehr. Where the truth is being preached, you are not comfortable. Das passt dir nicht mehr. Harte Worte. Praise the Lord. Halleluja. Let us quickly look at once we have saying here. Genesis 22. Quickly go there, please. 1. Mose 22. Praise the Lord. Hallelujah. That something is hard does not mean he's not the one saying it. Nur weil etwas hart heißt, dass er derjenige ist, der es sagt. Das sollte ein Zeichen sein, dass er derjenige ist, der es sagt. He will tell you to go and speak to somebody that will even fight you. Er wird dir sagen, du sollst mit jemandem reden, der dich sogar bekämpft. That will hurt you, that will curse you, call you different type of name. But he is the one that said, go and speak. Aber er ist derjenige, der gesagt hat, geh und sprich zu der Person. In Genesis 22. 1. Mose 22. You look at this hard saying. Today, you know that your hard saying can be money. It can be journey. Diese harten Worte können Geld sein. Das sind alles unterschiedliche but this Sachen. One is with a child. Aber das ist hier mit einem Kind. I can say that is very great. Is somebody saying it? Are you getting it? From verse 1. And it came to pass, after this thing, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now your son, your only son, Isaac, whom thou lovest. You know, God knows that he loved that son. God weiß, dass er diesen Sohn liebt. You know, it's easy to take somebody you hate and just give him out. Es ist einfach, jemanden zu nehmen, der, den man hasst. No, somebody you hate. Wenn es jemand wäre, den du hast, ich mag dieses Kind eh nicht, dann kannst du nehmen. Nimm ihn weg. He said, somebody you love. Aber es geht hier um eine Person, die dir liebt. You love that you cannot give it was liebst du, was du nicht ausgeben kannst? Somebody getting it. He said, you love it, that love it. I guide thee into the land of Moriah. You know, things we love can be friends. Dinge, die wir lieben, können Freunde sein. Those friends we love that we never let go. Die wir nicht loslassen können. Amen. Amen. You know, if you cannot leave friends, how can you even leave a son? Wenn wir Freunde nicht loslassen können, wie wollen wir einen Sohn loslassen? A lot of us cannot leave friends. Come on, friends. Wir können nicht mal Freunde loslassen. How can you even leave a son? Wie kannst du einen Sohn loslassen? You deceive yourself that you love God. Dann you machen really wir uns was vor. Lieben wir Gott wirklich? Amen. Amen. You really, you are really there for him. Wir sind wirklich da für ihn. You know, a lot of us will not even like this place. Amen. And offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Tell this son, give me this son. You know, in Africa, people love children. In Afrika lieben Menschen Kinder. Here they love money. Hier lieben sie Geld. And they love animals. Sie lieben Tiere. Give me that animal. Gib mir das Tier. Give me that money. Gib mir das Geld. In Africa, they prefer to have children more than having money. In Afrika ist den Menschen lieber Kinder zu haben als Geld. Amen. But here they prefer hier having money more than Geld having children. Als Kinder. It depends on different places. Es kommt auf die Kultur an, das Land. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God that we are not of Africa. Wir danken Gott, dass wir nicht aus Afrika sind. And we thank God that we are not of here. Dass wir auch nicht von hier sind. Of not of Europe. Amen. Amen. We are of Christ. Wir sind von Christus. Amen. That don't see both. Wir sehen beides nicht. Amen. We see Christ alone. Wir sehen Christus allein. Somebody get in it. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and cleared the wood for the burnt offering and rose up. You know, for Abraham to be able, no wonder he's the son of is the God called him my friend. Kein Wunder, dass Gott ihn ein Freund nennt. To just, you know, for you to believe such dass a thing. Dass du sowas glaubst. I don't. Today, hey, you keep on asking God 100 heute würden wir 100 Mal Gott fragen, bist du derjenige, der spricht? Bist du wirklich you derjenige, know, if you just tell you, if a little thing, you have to ask him 100 times. Bei einer kleinen Sache müssen wir ihn schon 100 Mal fragen. You want to hear directly wir wollen es direkt von ihm hören. What about this? Was dann hiermit? Is somebody getting it? You know, if you cannot believe him just for little things. Für kleine Sachen. How can you believe him for big things? Wie kannst du ihm glauben bei großen Sachen? Look at, give me your son. Abraham did not continue going to him, asking, are you the one speaking? Did you speak? Are you the one speaking? Are you really sure you are the one speaking? You are not making a mistake. Are you sure? You know, if God speaks to you, wenn Gott zu dir spricht, let it be final. Lass zu, dass das endgültig ist. Amen. Don't let anything come in between. Da soll nichts dazwischen kommen. He told Abraham something here. Er hat hier Abraham etwas gesagt. Something that no man. Was kein Mensch. No man, you know, you even rebuke it and say this is Satan. Verweigern und sagen, how can I kill somebody? Wie kann ich jemanden töten? But Abraham believed God. Aber Abraham hat an Gott geglaubt. And took that child. Und dieses Kind genommen. He's called the father of faith. Er ist der Vater des Glaubens. Amen. To believe, to be Gott able to believe glauben. Christ. You know, today we go and look at Google. Heute werden wir if somebody have God said something like that to anybody. Gott schon mal sowas zu jemandem gesagt hat. What is his plan? What does he want to do? Was sind seine Pläne? What you know, you have to see everything. Man muss erstmal alles sehen. You tell me to do anything. Nee, mir sag etwas I don't zu need tun. To muss ich erstmal Sachen sehen, bevor ich tue. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. If you read it as a whole, please read it at all. Ist euch die Geschichte nochmal durch? Abraham did it. Er hat das getan. He doesn't want to take anything from you. Er will nichts von uns wegnehmen. Es ist für unser eigenes Wohl. Amen. You know, some people even die in their home. Einige sterben zu Hause. You don't even know what is even coming to your wir wissen nicht, was home, zu, uns, zu unserem Haus and kommt. God can say, you go, und Gott kann sagen, komm da raus. You travel out of the house. Verreise. For some time. I don't know, but ich weiß nicht, was los ist, aber ich weiß, dass du weg bist. We want to see, we want to hear everything he want to say. We want to alles understand. Hören, was you er sagt. Never understand him du musst ihn nicht verstehen, mit dem natürlichen Verstand. Wenn er spricht, if he speak his word, you cannot believe. Wenn er sein Wort spricht und du nicht glaubst, if he has been speaking to you, wenn er zu dir spricht believe. Und du es nicht verweigerst, und wenn er dann durch jemand anderes zu dir spricht und du immer noch nicht glauben kannst, und er will, du willst, dass er zu dir spricht, we will be like that, you know. Is it not Luke 17? Where that man told Abraham, send us the dead people to go to the world to tell my family that there is hell, that there is heaven, that I don't want them to come here, that I'm already there. But Abraham said, they have pastors, they have the prophet, they have preachers to tell them the truth. If they cannot believe them, they cannot believe any voice that come out from here. Genauso wie bei der Geschichte bei Lazarus, dem reichen Mann. Als der reiche Mann gestorben ist und sich selbst in der Hölle wiedergefunden hat, als er in der Hölle war, hoch zu Abraham gesprochen und gesagt, kannst du nicht irgendwelche Engel zu meinen Geschwistern schicken und sie warnen, dass es wirklich Hölle und Himmel gibt? Und hat Abraham gesagt, wenn sie dem Propheten nicht glauben, wenn sie den Predigern nicht glauben, dann werden sie auch keinem Engel glauben, der ihnen erscheint. Go to Luke 17. Lukas 17. Praise the Lord. Halleluja. You know, we want to hear his voice. Wir wollen seine Stimme hören. You cannot hear A, how can you hear B? Aber wir das A nicht hören, wie sollen wir das B hören? Wenn ihr mir sagt, etwas zu tun, das, wofür ich bete, Vater, gib mir die Kraft, deiner Stimme zu gehorchen. Amen. Give me strength. Gib mir die Kraft, deiner Stimme allein zu gehorchen. Amen. In Luke 16. Lukas 16. 17 oder 16? Oh, sorry, 16. Lukas 16. From verse 27, so because of the time. 27. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have five brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. You see it? Mm-hmm. And Abraham said unto him, they have Moses, they have the prophet, let them hear them. Somebody getting it? We want to hear the voice of God. You want to obey the voice that is speaking, that he speaks through somebody to you. Wenn wir dann nicht mal der Stimme gehorchen können, die durch jemand gesprochen hat. Und wir suchen nochmal nach einer besonderen Stimme. Der Teufel hat viele Stimmen, die zu ihr sprechen können. And he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophet, neither will they be persuaded. The one rose from the dead. They will not hear it. Sie werden nicht darauf hören. If somebody is come from the dead. Selbst wenn jemand von den Toten auferstehen würde und vor ihnen steht, würden sie nicht glauben. Amen. Remember Thomas. Thomas beispielsweise. You know, Jesus always speak. Jesus spricht immer. Amen. Amen. He speak, he keep on speaking. Er spricht. When he came, he was speaking to them all the time. Er hat die ganze Zeit zu ihnen gesprochen, als er hier war. Amen. Amen. And you know, Thomas, it's as if he forgot. Und es war so, als ob Thomas es vergessen hat. Er hat entschieden, an dich zu glauben. He said, until I see it, erst wenn ich sehe, I will not believe. Werde ich glauben. Amen. Amen. I don't need to see anything before I believe Christ. Ich will I just choose him. Maybe that's ich entscheide mich einfach für Jesus Christus. Deswegen bin ich vielleicht auch hier. He's looking for who to weil er sucht nach jemandem, durch den er gehen he's kann. Not pray. He's nicht jemand, der he's not praying, er betet und betet. He speak to you. Um nach einer Stimme zu it suchen. Is you submit so jemand, der sich ihm hingibt. You submit to him. That's how you hear his voice. So hören wir seine Stimme. You surrender. You know. We will love him to say, to give us what we already have in our heart. Wir würden es lieben, wenn er uns das gibt, was er, was wir in unserem Herzen haben. Amen. Amen. Let me, because he was giving me this because of the Nigerian journey. Amen. Er hat mir die Botschaft gegeben wegen dieser Nigeria-Reise. He called us his ambassador. Er hat uns seine Botschafter genannt. In 2 Corinthians 5:20. 2. Korinther 5. He said our Nigerian journey is going there to represent him. Er hat mir gesagt, dass die Reise nach Nigeria ist dazu da, um ihn zu präsentieren. Ihn zu präsentieren. Und deswegen sollen wir das lieben. If you are going to represent him, wenn du ihn repräsentieren sollst. If I want to even say that of the flesh. Amen. Amen. Even that of the flesh. Selbst fleischlich gesehen. You know, I know that doing one thing for one another is not of the flesh. Amen. For us here, we here. Amen. But naturally, we go to places because of friends also. Auf natürliche Weise geht man an Orte wegen Freunden. Amen. We go to places because of friends. Man geht nach zu Orten wegen Freunden. My friends is doing. I have heard some of you. You travel to France or Berlin or wherever. Belgium because of your friends celebrating one thing or the other. Ich habe schon oft gehört, dass ihr irgendwo hingereist seid, einfach wegen Leuten, wegen Freunden. Amen. But even here, Christ is not telling me about people. Aber hier sagt Christus mir nicht, es geht nicht um Leute, sondern es geht um ihn. Amen. Amen. Because, you know, it's like, you know, I don't know if I'm able to go there. We have to love to represent him. Wir sollten es lieben, ihn zu repräsentieren. It is a privilege. Es ist ein Privileg. He said, "You are chosen." Wir sind auserwählt. Moses was chosen. Mose war auserwählt. Out of million. Von Millionen. Abraham was chosen. Abraham war auserwählt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, we want what is so easy to solve. Wir wollen etwas, was einfach zu lösen ist. Until nobody can solve it, you hardly see him. Aber erst wenn es keiner lösen kann, dann sehen wir ihn auch. Moses and the children of Israel. Mose und die Kinder Israels. Before Pharaoh and the sea. Vor dem Pharao und vor dem See. How hard it was. Weißt du, wie schwierig das Amen. War? Amen. Pharaoh, they were very close. And the sea, they cannot. If they fall into the sea, it's dead. And if they wait for Pharaoh, it's dead. You can see both sides. Is somebody getting it? Der Tod war sozusagen vor ihnen und der Tod war hinter ihnen. Weil vor ihnen war das Meer und hinter ihnen war der Pharao und seine Soldaten. Amen. Amen. Also Daniel. Amen. He represented the Lord. Auch Daniel, er hat den Herrn repräsentiert. The three Hebrew boys represented him. Amen. Die hebräischen Jungs haben ihn repräsentiert. Praise the Lord. Amen. He wants us to represent him, please. Amen. And when he wants us to love it. If you look at these people, they just love it. Diese Leute haben das they are not crying. Sie haben nicht geweint. They are not begging and begging. Father, am I to submit to him? Am I to submit to this? Am I to submit? He wants to kill me. He wants to, you know, for them. If it is death, I'm ready. You know, drei, said, don't you, though you hate your life, you cannot follow me. In drei Brüchen war es egal, was, wie sie den Augen des Königs aussahen. Ihnen war wichtig, dass sie Gott gehorchen. Amen. Deswegen sagt auch Gott, dass wir sozusagen auch unser Leben hassen sollen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We don't have time to go into these three places. I could have loved us to go into them. That is Daniel 3, then Daniel 6, and all others. Amen. Amen. Because the time has come. Amen. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, God did not ask Abraham to give him money. Gott hat Abraham nicht um Geld gebeten. He told Abraham to give him what Abraham valued. Er hat Gott um das gebeten. Is somebody getting er hat Abraham um das gebeten, was you know, Abraham wertgeschätzt hat. If it is money, could have even been easier for Abraham. Geld wäre Abraham wahrscheinlich because einfacher gefallen. Because Abraham was already a blessing. Weil Abraham war schon ein Segen. Amen. Selbst. He blessed the house of the Lord. Er hat das Haus des Herrn gesegnet. If you know Abraham, if you know the story of Abraham, he was already a giver. Er war schon ein Geber. Amen. Amen. He was a blessing people er hat already. Gesegnet. Amen. But now he said, give me your son. Jetzt hat er gesagt, gib mir he dein did Sohn. Not say, give me your money. Und ich gib mir dein Geld. You know, my problem was money. Mein Problem war Geld. For me to give up money is a big deal. Mir fällt es schwer, Geld aus, herzugeben. I don't know about you. Amen. And when I started giving it als out, anfing es that aus, was how zu geben, I was free. From whatever prison I have been. Von dieser Gefangenschaft. I don't know what you value so much. Ich weiß nicht, was ihr so sehr wertschätzt. What do you value today? Was schätzen wir heute so sehr wert? You know, with the good master, he value money. Dieser gute Meister hat Geld gewertschätzt. You know, some value sex. Einige a young lady that was here. For her, it was all about sex. Wir hatten schon mal eine Frau, bei der ging es nur um den Geschlechtsverkehr. Amen. Das war ihre Baustelle. She even said it to me das hat sie mir auch she gesagt. Could not give her sie konnte das Gott nicht übergeben. She could not give God that sie konnte part. Gott diesen Teil nicht übergeben. You know, what you refuse to give him das, was du the very thing that take you away from ihm nicht übergeben kannst, wird die gleiche Sache sein, die dich zu Fall bringen wird. Amen. Amen. Submit to him, please. Übergebe dich Christus bitte, mit allem, was du hast. Praise the Lord. Hallelujah. So, we will close now. Amen. Amen.